Wer sieht es diesen kahlen Wänden an, dass eine Königin hier wohnt, die in der Wiege Königin schon war? Mit grobem Zinn. Die schlechtste Edelfrau wird es verschmähen, bedient man ihre Tafel. Sogar des Spiegels kleine Notdurft mangelt. Es sei genug, dass man die Macht ihr nahm. Muss man die armen Flitter ihr missgönnen? Sie wenden nur ihr Herz dem Eiteln zu, das in sich gehen und bereuen soll. Sie kam ins Land als eine Mörderin, verjagt von ihrem Volk, des Throns entsetzt, den sie mit schwerer Gräueltat geschändet. Verschworen kam sie gegen Englands Glück, der spanischen Maria blutige Zeiten zurückzubringen, England katholisch zu machen, an den Franzmann zu verraten. Warum verschmähte sie es, den Edinburger Vertrag zu unterschreiben, ihren Anspruch an England aufzugeben und den Weg aus diesem Kerker schnell sich aufzutun mit einem Federstrich? Weil sie den Ränken vertraut, den bösen Künsten der Verschwörung und unheilspinnend diese ganze Insel noch aus dem Kerker zu erobern hofft. Ihr spottet, Sir. Sie hegte solche Träume, die hier lebendig eingemauert lebt, die längst kein Menschenangesicht mehr schaut als ihres Kerkermeisters finstere Stirn. Fluchvolles Amt, das mir geworden ist, die unheilbrütend Listige zu hüten. Weiß ich, ob diese Stäbe nicht durchfeilt, nicht dieses Zimmers Boden, diese Wände von außen fest, nicht hohl von innen sind und den Verrat einlassen, wenn ich schlafe. Doch wohl mir, wohl. Es ist nun Hoffnung, dass es bald schon endet. Lieber möchte ich doch wachstehend selbst die Höllenpforte hüten, als diese ränkevolle Königin. Da kommt sie. In ihren Händen das Kruzifix, die Hoffart und die Weltlust in dem Herzen. Sir Paulet, ich bin dank eurer Wachsamkeit von aller Welt geschieden. Keine Kunde gelangt zu mir durch diese Kerkermauern. Mein Schicksal liegt in meiner Feinde Hand. Ein peinlich langer Monat ist vorüber, seitdem die 40 Kommissarien in diesem Schloss mich überfallen, Schranken errichtet, schnell mit unanständiger Eile mich unbereitet, ohne Anwaltshilfe vor ein noch nie erhört Gericht gestellt, auf schlau gefasste schwere Klagepunkte mich, die betäubte, überraschte flugs aus dem Gedächtnis Rede stehen lassen. Wie Geister kamen sie und schwanden wieder. Seit diesem Tage schweigt mir jeder Mund. Recht soll euch werden. Zweifelt nicht daran. Ist mein Prozess entschieden, Sir? Ich weiß nicht. Bin ich verurteilt? Ich weiß nicht, Milady. Man liebt hier rasch zu Werk zu gehen. Soll mich der Mörder überfallen wie die Richter? Denkt immerhin, es sei so, und er wird euch in besserer Verfassung dann als diese finden. Nichts soll mich in Erstaunen setzen, Sir. Doch will ich mich nicht jedem Richter stellen. Drum bitte ich euch, nehmt diesen Brief, den ich bestimmt für meine königliche Schwester von England. Gebt mir euer Wort, dass ihr ihn redlich an sie selbst wollt übergeben und nicht in Burleys ungetreue Hand. Ich werde mich bedenken, was zu tun ist. Ihr sollt den Inhalt wissen, Sir. Ich bitte in diesem Brief um eine große Gunst, um eine Unterredung mit ihr selbst, die ich mit Augen nie gesehen. Man hat mich vor ein Gericht von Männern vorgefordert, die ich als meinesgleichen nicht erkennen, zu denen ich kein Herz mehr fassen kann. Elisabeth ist meines Stammes, meines Geschlechts und Ranges, ihr allein, der Schwester, der Königin, der Frau kann ich mich öffnen. Sehr oft, Milady, habt ihr euer Schicksal und eure Ehre Männern anvertraut, die eurer Achtung minder würdig waren. Ich bitte noch um eine zweite Gunst. Schon lange Zeit entbehre ich im Gefängnis der Kirche Trost, der Sakramente Wohltat. Auf euren Wunsch wird der Dechant des Ortes... Ich will nichts vom Dechanten, einen Priester von meiner eigenen Kirche fordere ich. Auch Schreiber und Notarien verlange ich. Ich will mein Testament aufsetzen, will Verfügung treffen über das, was mein ist. Die Freiheit habt ihr. Englands Königin will sich mit eurem Raube nicht bereichern. Man hat von meinen treuen Kammerfrauen, von meinen Dienern mich getrennt. Wo sind sie? Für eure Diener ist gesorgt. Ihr geht, Sir. Ihr verlasst mich abermals und ohne mein geängstigt fürchtend Herz der Qual der Ungewissheit zu entladen? Englands Beherrscher brauchen nichts zu scheuen als ihr Gewissen und ihr Parlament. Was die Gerechtigkeit gesprochen, furchtlos, vor aller Welt wird es die Macht vollziehen. Lebt wohl. Was darf der Ruhe euch ins Antlitz sagen? Oh, es ist hart. Wir haben in den Tagen unseres Glanzes dem Schmeichler ein zu willig Ohr geliehen. Gerecht ist's, gute Kennedy, dass wir des Vorwurfs ernste Stimme nun vernehmen. Wie? So gebeugt, so mutlos, teure Lady? Wart ihr doch sonst so froh, ihr pflegtet mich zu trösten? Ich erkenne, es ist der blutge Schattenkönig Danlis, der zürnend aus dem Gruftgewölbe steigt, und er wird nimmer Frieden mit mir machen, bis meines Unglücks Maß erfüllet ist. Ihr habt die Tat mit jahrelanger Reue, mit schweren Leidensproben abgebüßt. Die Kirche, die den Löseschlüssel hat für jede Schuld, der Himmel hat vergeben. Des Gatten Rache forderndes Gespenst schickt keines Messedieners Glocke, kein Hochwürdiges in Priesters Hand zur Gruft. Nicht ihr habt ihn gemordet, andere taten. Ich wusste drum, ich ließ die Tat geschehen. Da ihr die Tat geschehen ließt, wart ihr nicht ihr selbst, gehörtet euch nicht selbst. Ergriffen hat euch der Wahnsinn blinder Liebesglut, euch unterjocht dem furchtbaren Verführer, dem unglückseligen Boswell. Ihr hattet kein Ohr mehr für der Freundin Warnungsstimme, kein Aug für das, was wohlanständig war. Ihr ließ das königliche Schwert von Schottland durch ihn, den Mörder, dem des Volkes Flüche nachschalten, durch die Gassen Edinburghs vor euch hertragen, im Triumph, umringtet mit Waffen euer Parlament und dort, im eigenen Tempel der Gerechtigkeit, zwangt ihr mit frechem Possenspiel die Richter, den Schuldigen des Mordes loszusprechen. Ihr gingt noch weiter. Gott! Vollende nur. Und reicht ihm meine Hand vor dem Altare. O, lass dein ewig Schweigen diese Tat bedecken. Sie ist schauderhaft. Empörend ist einer ganz verlorenen wert. Wer kommt? Sir Mortimer, des Wärters Neffe. Den Übermut des Jünglings trage ich nicht. Spart mir den Anblick seiner rohen Sitten. Ich habe mit der Königin allein zu reden. Lass die Dame gehen, Milady. Hannah, du bleibst. Habt keine Furcht, Milady. Lernt mich kennen. Seht. Ein Brief von meinem Oheim, dem Kardinal von Lothringen aus Frankreich. Traut dem Sir Mortimer, der euch dies bringt, denn keinen treuen Freund habt ihr in England. Geht, Dame Kennedy. Sorgt, dass uns hier kein Lauscher überfalle. Hannah, geh. Verzeihung für diese verhasste Larve, Königin. Doch der verdanke ich, dass ich mich euch nahen, euch Hilfe und Errettung bringen kann. Ihr überrascht mich, Sir. Ich kann nicht so schnell aus der Tiefe meines Elends zur Hoffnung übergehen. Redet, Sir. Macht mir das Glück begreiflich, dass ich's glaube. Erlaubt, dass ich von mir beginne? Redet. Ich zählte 20 Jahre, Königin. In strengen Pflichten war ich aufgewachsen, in finsterm Hass des Papsttums aufgesäugt, als mich die unbezwingliche Begierde hinaustrieb auf das feste Land. Ich ließ der Puritaner dumpfe Predigtstuben die Heimat hinter mir, in schnellem Lauf durchzog ich Frankreich, das gepriesene Italien mit heißem Wunsche suchend. Es war die Zeit des großen Kirchenfests, von Pilgerscharen wimmelten die Wege, begrenzt war jedes Gottesbild. Es war, als ob die Menschheit auf der Wanderung wäre, wallfahrend nach dem Himmelreich. Mich selbst ergriff der Strom der glaubenvollen Menge und riss mich in das Weichbild Roms. Wie ward mir, Königin, als ich den Papst drauf sah, in seiner Pracht das Hochamt halten und die Völker segnen. Oh, was ist Goldes, was Juwelenschein, womit der Erde Könige sich schmücken. Nur er ist mit dem Göttlichen umgeben. Ein wahrhaft Reich der Himmel ist sein Haus, denn nicht von dieser Welt sind diese Formen. Oh, schonet mein, nicht weiter. Höret auf, den frischen Lebensteppich vor mir auszubreiten. Ich bin elend und gefangen. Auch ich war's, Königin. Und mein Gefängnis sprang auf und frei auf einmal fühlte ich mich. Viel edle Schotten drängten sich an mich und der Franzosen muntere Landsmannschaften. Sie brachten mich zu eurem edlen Oheim, dem Kardinal von Guise. Welch ein Mann! Ihr habt sein teures Angesicht gesehen? Der Treffliche ließ selber sich herab, die hohen Glaubenslehren mir zu deuten und meines Herzens Zweifel zu zerstreuen, dass der Geist der Wahrheit geruht hat auf den Satzungen der Väter. Ich kehrte in der Kirche Schoß zurück, schwur meinen Irrtum ab in seine Hände. So seid ihr einer jener Tausende, die er mit seiner Rede Himmelskraft ergriffen und zum ewigen Heil geführt. O, redet mir von ihm. Denkt er noch mein? Eines Tages, als ich mich in des Bischofs Wohnung umsah, fiel mir ein weiblich Bildnis in die Augen. Gewaltig ergriff es mich in meiner Seele, und des Gefühls nicht mächtig stand ich da. Da sagte mir der Bischof: Wohl mit Recht mögt ihr gerührt bei diesem Bilde weilen. Die schönste aller Frauen, welche leben, ist auch die jammernswürdigste von allen. Um unsers Glaubens willen duldet sie, und euer Vaterland ist's, wo sie leidet. Drauf fing er an, mir euer Märtyrtum und euer Feinde Blutgier abzuschildern. Auch euren Stammbaum wies er mir. Er zeigte mir eure Abkunft von dem hohen Hause der Tudor, überzeugte mich, dass euch allein gebührt, in England zu herrschen. Nicht dieser Afterkönigin, gezeugt in ehebrecherischem Bett, die Heinrich, ihr Vater, selbst verwarf als Bastardtochter. Ich weiß nunmehr, dass euer gutes Recht an England euer ganzes Unrecht ist, dass euch dies Reich als Eigentum gehört, worin ihr schuldlos als Gefangene schmachtet. Oh, dieses unglücksvolle Recht! Es ist die einzige Quelle aller meiner Leiden. Um diese Zeit kam mir die Kunde zu, dass ihr aus Talbots Schloss hinweggeführt und meinem Oheim Paulet übergeben worden. Des Himmels wundervolle Rettungshand glaubte ich in dieser Fügung zu erkennen. Ein lauter Ruf des Schicksals war sie mir, das meinen Arm gewählt, euch zu befreien. Seid ohne Furcht. Bereitet ist schon alles. 12 edle Jünglinge des Landes sind in meinem Bündnis, haben heute früh das Sakrament darauf empfangen, euch mit starkem Arm aus diesem Schloss zu führen. Graf Aubespine, der Abgesandte Frankreichs, weiß um den Bund. Er bietet selbst die Hände. Und sein Palast ist's, wo wir uns versammeln. Was unternehmt ihr? Wisst ihr's? Nicht Paulet nur und seiner Wächterschar. Ganz England hütet meines Kerkers Tore. Der freie Wille der Elisabeth allein kann sie mir auftun. Oh, hoff das nie! Ein einziger Mann lebt, der sie öffnen kann. Nennt mir den Mann. Graf Leicester. Leicester? Graf Leicester? Euer blutigster Verfolger, der Günstling der Elisabeth? Von diesem? Bin ich zu retten, ist's allein durch ihn. Geht zu ihm. Öffnet euch ihm frei. Und zur Gewähr, dass ich's bin, die euch sendet, bringt ihm dies Schreiben. Es enthält mein Bildnis. Königin, dies Rätsel erklärt es mir. Graf Leicester wird's euch lösen. Vertraut ihm, er wird euch vertrauen. Sir Mortimer, verdient ihr, dass man euch vertraut? Die Frage tue ich euch, Milord von Leicester. Ihr hattet mir was insgeheim zu sagen. Versichert mich erst, dass ich's wagen darf. Wer gibt mir die Versicherung für euch? Lasst euch mein Misstrauen nicht beleidigen. Ich sehe euch zwei Gesichter zeigen an diesem Hofe. Eins darunter ist notwendig falsch, doch welches ist das wahre? Es geht mir ebenso mit euch, Graf Leicester. Wer soll nun des Vertrauens Anfang machen? Wer das Geringere zu wagen hat. Nun, der seid ihr. Geht mir voran im Zutrauen. Ich will folgen. Dies sendet euch die Königin von Schottland. Sprecht leise, Sir. Was sehe ich? Ach, es ist ihr Bild. Milord, nun glaube ich euch. Sir Mortimer, ihr wisst des Briefes Inhalt? Nichts weiß ich. Entdeckt mir, wie es kommt, dass ihr den feurigen Anteil nehmt an ihrem Schicksal und was euch ihr Vertrauen erwarb. Milord, das kann ich euch mit wenigem erklären. Ich habe meinen Glauben abgeschworen zu Rom und stehe im Bündnis mit den Guisen. Ich weiß von eurer Glaubensänderung. Gebt mir die Hand. Verzeiht mir einen Zweifel. Ich kann der Vorsicht nicht zu viel gebrauchen, denn Walsingham und Burley hassen mich. Ich weiß, dass sie mir lauernd Netze stellen. Ihr konntet ihr Geschöpf und Werkzeug sein, mich in das Garn zu ziehen. Wie kleine Schritte geht ein so großer Lord an diesem Hof. Graf, ich beklag euch. Freudig werfe ich mich an die vertraute Freundesbrust, wo ich des langen Zwangs mich endlich kann entladen. Euch offenbare ich mein Herz. Ich liebe die Königin von Schottland. Und dieser Brief, den ihr mir überbracht, versichert mir, dass sie sich mir zum Preise schenken will, wenn ich sie rette. Ihr tatet aber nichts zu ihrer Rettung. Gehemmt ist jeder Weg zu ihr. Ich musste fortfahren, vor der Welt sie zu verfolgen. Ich hoffe noch, das Äußerste zu hindern, bis sich ein Mittel zeigt, sie zu befreien. Das ist gefunden. Ich will sie befreien, darum bin ich hier. Die Anstalt ist schon getroffen, euer mächtiger Beistand versichert uns den glücklichen Erfolg. Was sagt ihr? Ihr erschreckt mich. Es ist nichts mit Gewalt. Das Wagestück ist zu gefährlich. Auch das Säumen ist's. Ich sag euch, Ritter, es ist nicht zu wagen. Nein, nicht für euch, der sie besitzen will. Wir wollen sie bloß retten und sind nicht so bedenklich. Junger Mann, ihr seid zu rasch in so gefährlich dornenvoller Sache. Ihr sehr bedacht in solchem Fall der Ehre. Ihr überlegt nicht. Hört nicht. Werdet alles mit heftig blindem Ungestüm zerstören. Noch immer hat Elisabeth das Urteil nicht unterschrieben. Wartet. Wir gewinnen Zeit. Nein. Wir verlieren Zeit. Ich gehe zu ihr. Vielleicht, dass ich durch List sie überrede, das Angesicht der Gegnerin zu sehen. Und dieser Schritt muss ihr die Hände binden. Was ist's? Wer will da zu mir? Es ist Lord Burley. Fasst euch, Königin. Hört es mit Gleichmut, was er bringt. Ihr habt euch dem Gerichter 42 unterworfen, Lady. Verzeiht, Milord, dass ich euch gleich zu Anfang ins Wort muss fallen. Ich habe keineswegs mich unterworfen. Ich konnte meinem Rang, der Würde meines Volkes und meines Sohnes und aller Fürsten nicht so viel vergeben. Verordnet ist im englischen Gesetz, dass jeder Angeklagte durch Geschworene von seinesgleichen soll gerichtet werden. Wer in dem Komitee ist meinesgleichen? Nur Könige sind meine Peers. Ihr hörtet die Klagartikel an, ließet euch darüber vernehmen vor Gericht. Das tat ich aus Achtung für die würdigen Personen der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerfe. Ich will mich nicht der Rechenschaft entziehen. Die Richter sind es nur, die ich verwerfe. Die Richter? Wie, Milady? Sind es etwa vom Pöbel aufgegriffene Verworfene? Schamlose Zungendrescher, denen Recht und Wahrheit feil ist, die sich zum Organ der Unterdrückung willig dingen lassen? Sind's nicht die ersten Männer dieses Landes selbstständig genug, um wahrhaft sein zu dürfen, um über Fürstenfurcht und niedrige Bestechung weit erhaben sich zu sehen? Wohl! Wären diese Lords, wie ihr sie schildert, verstummen müsste ich. Hoffnungslos verloren wäre meine Sache. Doch diese edlen, Milord, ganz andere Rollen sehe ich sie in den Geschichten dieses Landes spielen. Ich sehe diesen hohen Adel Englands gleich Sklaven des Sarais, den Sultanslaunen Heinrichs des Achten meines Großohms schmeicheln. Ich sehe dieses edle Oberhaus gleich feil mit den erkäuflichen Gemeinen, Gesetze prägen und verrufen, Ehen auflösen, binden, wieder Mächtige gebietet, Englands Fürstentöchter heute enterben, mit dem Bastardnamen schänden und morgen sie zu Königinnen krönen. Ihr nennt euch fremd in Englands Reichsgesetzen. In Englands Unglück seid ihr sehr bewandert. Ich will gerecht sein gegen euch. Seid ihr es auch gegen mich. Es sitzen neben euch noch edle Männer unter meinen Richtern. Doch sind sie Protestanten, Eiferer für Englands Wohl und sprechen über mich, die Königin von Schottland, die Papistin. Es kann der Brite gegen den Schotten nicht gerecht sein, ist ein uralt Wort. Drum ist herkömmlich seit der vätergrauen Zeit, dass vor Gericht kein Brite gegen den Schotten, kein Schotte gegen jenen zeugen darf. Nicht des Streitens wegen kam ich her. Die Sache ist keinem Wortgefecht mehr unterworfen. Es ist erkannt durch 40 Stimmen gegen 2, dass ihr die Akte im vergangenen Jahr gebrochen, dem Gesetz verfallen seid. Es ist verordnet im vergangenen Jahr, wenn sich Tumult im Königreich erhübe, im Namen und zum Nutzen irgendeiner Person, die Rechte vorgibt an der Krone, dass man gerichtlich gegen sie verfahre, bis in den Tod die Schuldige verfolge. Und da bewiesen ist... Milord von Burley, ich zweifle nicht, dass ein Gesetz ausdrücklich auf mich gemacht, verfasst, mich zu verderben, sich gegen mich wird brauchen lassen. Nur zu eurer Warnung sollte es gereichen. Zum Fallstrick habt ihr selber es gemacht. Den Abgrund saht ihr, der vor euch sich auftat, und treu gewarnet, stürztet ihr hinein. Ihr wart mit Babington, dem Hochverräter und seinen Mordgesellen, einverstanden. Ihr hattet Wissenschaft von allem. Lenktet aus eurem Kerker planvoll die Verschwörung. Wann hätte ich das getan? Man zeige mir die Dokumente auf. Die hat man euch schon neulich vor Gerichte vorgewiesen. Die Kopien, von fremder Hand geschrieben. Man bringe die Beweise mir herbei, dass ich sie selbst diktiert, dass ich sie so diktiert, gerade so, wie man gelesen. Dass es dieselben sind, die er empfangen hat, Babington vor seinem Tod bekannt. Und warum stellte man ihn mir nicht lebend vor Augen? Warum eilte man so sehr, ihn aus der Welt zu fördern, ehe man ihn mir Stirne gegen Stirne vorgeführt? Auch eure Schreiber Curl und Now erhärten mit einem Eid, dass es die Briefe seien, die sie aus eurem Munde niedergeschrieben. Das sind zwei Zeugen, die noch beide leben. Man stelle sie mir gegenüber. Lasse sie ihr Zeugnis mir ins Antlitz wiederholen. Ereifert euch nicht, Lady. Euer Einverständnis mit Babington ist's nicht allein. Es ist's allein, was mich dem Schwerte des Gesetzes bloßstellt, wovon ich mich zu reinigen habe. Milord, bleibt bei der Sache. Weicht nicht aus. Es ist bewiesen, dass ihr mit Mendoza, dem spanischen Botschafter, unterhandelt. Bleibt bei der Sache, Lord. Dass ihr Anschläge geschmiedet, die Religion des Landes zu stürzen, alle Könige Europens zum Krieg mit England aufgeregt. Und wenn ich's getan? Ich habe es nicht getan. Jedoch gesetzt ich tat's. Milord, man hält mich hier gefangen wider alle Völkerrechte. Nicht mit dem Schwerte kam ich in dies Land. Ich kam herein als eine Bittende. Das heilige Gastrecht fordernd, in den Arm der blutsverwandten Königin mich werfend. Und so ergriff mich die Gewalt, bereitete mir Ketten, wo ich Schutz gehofft. Nicht auf der Stärke schrecklich recht beruft euch, Milady. Es ist der Gefangenen nicht günstig. Ich bin die Schwache, sie die Mächtige. Wohl. Sie brauche die Gewalt, sie töte mich, sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer. Doch sie gestehe dann, dass sie die Macht allein nicht die Gerechtigkeit geübt. Ermorden lassen kann sie mich nicht richten. Und was sie ist, das wage sie zu scheinen. Sie geht und trotzt uns. Wird uns trotzen, Paulet, bis an die Stufen des Schafotts. Die stolze Herz ist nicht zu brechen. Überraschte sie der Urteilsspruch? Sah er sie eine Träne vergießen, ihre Farbe nur verändern? Es sind Unziemlichkeiten vorgegangen in diesem Rechtsstreit, wenn ich sagen darf. Man hätte diesen Babington und Titchburn ihr in Person vorführen, ihre Schreibe ihr gegenüberstellen sollen. Nein! Nein, Ritter Paulet, das war nicht zu wagen. Zu groß ist ihre Macht auf die Gemüter und ihrer Tränen weibliche Gewalt. So werden Englands Feinde aller Welt erfüllen mit gehässigen Gerüchten. Oh, auch die heilige Gerechtigkeit entflieht dem Tadel nicht. Dies eben, dies ist's, was unsere Königin beängstigt. Warum der Schlaf ihr Lager flieht. Ich lese in ihren Augen ihrer Seele Kampf. Ihr Mund wagt ihre Wünsche nicht zu sprechen, doch vielbedeutend fragt ihr stummer Blick, ist unter allen meinen Dienern keiner, der die verhasste Wahl mir spart, in ewiger Furcht auf meinem Thron zu zittern oder grausam die Königin, die eigene Blutsverwandte, dem Beil zu unterwerfen? Das ist nun die Notwendigkeit. Steht nicht zu ändern. Wohl stünd's zu ändern, meint die Königin, Wenn sie nur aufmerksamere Diener hätte. Aufmerksamere? Die einen stummen Auftrag zu deuten wissen. Einen stummen Auftrag? Ihr seid die Richter. Richtet. Brecht den Stab. Und wenn es Zeit ist, lasst den Zimmerer mit Axt und Säge kommen, das Gerüst aufschlagen. Für den Sheriff und den Henker soll meines Schlosses Pforte offen sein. Doch wird kein Mörder ihre Schwelle nahen, solange die Götter meines Dachs sie schützen. Ihr Leben ist mir heilig. Heiliger nicht ist mir das Haupt der Königin von England. Erhabene Majestät auf Englands Thron, vergönne, dass wir unseren Urlaub nehmen und Monsieur, unseren königlichen Herrn, mit der ersehnten Freudenpost beglücken. Das Jawort, das dein königlicher Mund aussprechen wird, mit Flügelschnelligkeit zu seinem trunkenen Ohre hinzutragen. Graf Aubespine, so dringt nicht weiter in mich. Nicht Zeit ist's jetzt, ich wiederhole es euch, die freudige Hochzeitsfackel anzuzünden. Schwarz hängt der Himmel über diesem Land und besser ziemte mir der Trauerflor als das Gepränge bräutlicher Gewänder. Nur dein Versprechen gib uns, Königin. In froheren Tagen folge die Erfüllung. Die Könige sind nur Sklaven ihres Standes. Dem eigenen Herzen dürfen sie nicht folgen. Doch wenn es sein muss, wenn ich's nicht kann ändern, so kenne ich in Europa keinen Fürsten, dem ich mein Kleinod lieber opfern will, als eures Frankreichs königlichem Sohn. Lasst dies Geständnis euch Genüge tun. Es ist die schönste Hoffnung, doch es ist nur eine Hoffnung und mein Herr wünscht mehr. Was wünscht er? Nehmt den Ring. Der Ring macht Ehen und Ringe sind's, die eine Kette machen. Bringt seiner Hoheit dies Geschenk. Es ist noch keine Kette, bindet mich noch nicht, doch kann ein Reif draus werden, der mich bindet. Und ein vertraulich Band, das sich um Frankreichs und Britanniens Kronen schlingt. Erhabene Königin, dies ist ein Tag der Freude. Möcht er's allen sein und möchte kein Leidender auf dieser Insel trauern. Lebt wohl. Ruhmvolle Königin. Du krönest heute die heißen Wünsche deines Volkes. Nun erst erfreuen wir uns der segenvollen Tage, die du uns schenkst, da wir nicht zitternd mehr in eine stürmevolle Zukunft schauen. Nur eine Sorge kümmert noch dies Land. Ein Opfer ist's, das alle Stimmen fordern. Sprecht, Lord Burleigh. Was wünscht mein Volk noch? Das Haupt, das Stuart. Wenn du deinem Volk der Freiheit köstliches Geschenk, das teuer erworbene Licht der Wahrheit willst versichern, so muss sie nicht mehr sein. Du weißt es, zu Reims, dem Bischofssitz des Kardinals, wird Königsmord gelehrt. Es ist von dort nun schon der dritte Mörder ausgegangen, denn dies Geschlecht der Lothringer erkennt dein Heiligrecht nicht an. Du heißest ihn nur eine Räuberin des Throns, gekrönt vom Glück. Sie waren's, die die Törichte verführt, sich Englands Königin zu schreiben. Kein Friede ist mit ihr und ihrem Stamm. Milord, die Weisheit, welche Blut befiehlt, ich hasse sie in meiner tiefsten Seele. Sind einen milderen Rat aus. Edler Lord von Shrewsbury, sagt ihr uns eure Meinung? Erhabene Königin, ersinn ein ander Mittel, dies Reich zu retten. Denn die Hinrichtung der Stuart ist ein ungerechtes Mittel. Du kannst das Urteil über die nicht sprechen, die dir nicht untertänig ist. So irrt mein Staatsrat und mein Parlament. Im Irrtum sind alle Richterhöfe dieses Landes, die mir dies Recht einstimmig zuerkannt. Nicht stimmen Mehrheit ist des Rechtes Probe. England ist nicht die Welt, dein Parlament nicht der Verein der menschlichen Geschlechter. Sag nicht, du müsstest der Notwendigkeit gehorchen und dem Dringen deines Volkes. Erkläre, dass du Blut verabscheust, der Schwester Leben willst gerettet sehen. Zeig denen, die dir anders raten wollen, die Wahrheit deines königlichen Zorns. Schnell wirst du die Notwendigkeit verschwinden und Recht in Unrecht sich verwandeln sehen. Ein warmer Anwalt ist Graf Shrewsbury für meine Feindin und des Reichs. Ich ziehe die Räte vor, die meine Wohlfahrt lieben. Man gönnt dir keinen Anwalt. Niemand wagt's, zu ihrem Vorteil sprechen, daran Zorn sich bloßzustellen. So vergönne mir, dem alten Manne, den am Grabesrand kein irdischer Hoffnung mehr verführen kann, dass ich die Aufgegebene beschütze. Man sagt, sie habe den Gemahl ermorden lassen. Wahr ist, dass sie den Mörder ehelichte. Ein Schwerverbrechen. Aber es geschah in einer finster, unglücksvollen Zeit, wo sie, die Schwache, sich umrungen sah von heftig dringenden Vasallen, sich den mutvoll Stärksten in die Arme warf. Wer weiß, durch welcher Künste Macht besiegt. Denn ein gebrechlich Wesen ist das Weib. Das Weib ist nicht schwach. Es gibt starke Seelen in dem Geschlecht. Ich will in meinem Beisein nichts von der Schwäche des Geschlechtes hören. Mylord von Leicester, ihr allein schweigt still? Verwunderung ergreift mich, ich gesteh's, dass diese länderlose Königin von Schottland, die den eigenen kleinen Thron nicht zu behaupten wusste, ihrer eigenen Vasallen Spott, der Auswurf ihres Landes, dein Schrecken wird auf einmal im Gefängnis. Was beim Allmächtigen machte sie dir furchtbar? Stehst du nicht blühend da in Jugendkraft? Welkt jener nicht mit jedem Tag zum Grabe? Bei Gott, du wirst, ich hoff's, noch viele Jahre auf ihrem Grabe wandeln, ohne dass du sie selber hinabzustürzen brauchtest. Lord Leicester hat nicht immer so geurteilt. Wahr ist's, ich habe selber meine Stimme zu ihrem Tod gegeben im Gericht. Im Staatsrat spreche ich anders. Hier ist nicht die Rede von dem Recht, nur von dem Vorteil. Ist jetzt die Zeit, von ihr Gefahr zu fürchten, da Frankreich sie verlässt, ihr einziger Schutz? Wozu sie also töten? Sie ist tot. Drum ist mein Rat, man lasse die Sentenz, die das Haupt abspricht, in voller Kraft bestehen. Sie lebe, aber unterm Beile des Henkers lebe sie, und schnell, wie sich ein Arm für sie bewaffnet, falle es nieder. Mylord, ich danke euch für euren Eifer. Mit Gottes Beistand, der die Könige erleuchtet, will ich eure Gründe prüfen. Doch da kommt Paulet. Edler Sir, was bringt ihr? Ein Schreiben, das dir die Königin von Schottland sendet. Was kann der Brief enthalten? Eitle Klagen, mit denen man das mitleidsvolle Herz der Königin verschonen soll? Was er enthält, hat sie mir nicht verhehlt. Sie bittet um die Vergünstigung, das Angesicht der Königin zu sehen. Nimmermehr. Warum nicht? Sie erfleht nichts Ungerechtes. Wenn die Monarchin sie beglücken will, wollt ihr der Gnade sanfte Regung hindern? Sie ist verurteilt. Und am Beile liegt ihr Haupt. Unwürdig ist es der Majestät, das Haupt zu sehen, das dem Tod geweiht ist. Das Urteil kann nicht mehr vollzogen werden, wenn sich die Königin ihr genaht hat. Denn Gnade bringt die königliche Nähe. Was ist der Mensch? Was ist das Glück der Erde? Wie weit ist diese Königin gebracht, die mit so stolzen Hoffnungen begann? Geht, meine Lords. Wir werden Mittel finden, was Gnade fordert, was Notwendigkeit uns auferlegt, geziemend zu vereinen. Jetzt tretet ab. Was ist euch, Lord, so ganz betreten? Ich habe dich so reizend nie gesehen. Geblendet stehe ich da vor deiner Schönheit. Ach, was seufzt dir? Habe ich keinen Grund zu seufzen? Da ich deinen Reiz betrachte, erneut sich mir der namenlose Schmerz des drohenden Verlustes. Was verliert ihr? Dein Herz. Dein liebenswürdig selbst verliere ich. Bald wirst du in den jugendlichen Armen des feurigen Gemahls dich glücklich fühlen und ungeteilt wird er dein Herz besitzen. Beklag mich, Dudley, schilt mich nicht. Ich darf ja mein Herz nicht fragen. Ach, das hätte anders gewählt. Und wie beneid ich andere Weiber, die das erhören dürfen, was sie lieben. Der Stuart ward's vergönnt, die Hand nach ihrer Neigung zu verschenken. Die hat sich jegliches erlaubt. Sie hat den vollen Kelch der Freude ausgetrunken. Jetzt trinkt sie auch den bittern Kelch des Leidens. Was schaut ihr mich so seltsam an? Ich stellte dich in Gedanken neben die Maria. Die Freude wünschte ich mir, ich berg es nicht, wenn es ganz in Geheim geschehen könnte, der Stuart gegenüber dich zu sehen. Sie ist die Jüngere an Jahren. Jünger. Man sieht's ihr nicht an. Freilich ihre Leiden. Sie mag wohl vor der Zeit gealtert haben. Ja, und was ihre Kränkung bitterer machte, das wäre, dich als Braut zu sehen. Sie hat des Lebens schönste Hoffnung hinter sich. Dich sehe sie dem Glück entgegenschreiten. Man peinigt mich ja, sie zu sehen. Sie fordert's als eine Gunst. Gewähr es ihr Strafe. Du kannst sie auf das Blutgerüste führen. Es wird sie minder peinigen, als sich von deinen Reizen ausgelöscht zu sehen. Lester, nein, das muss ich erst wohl bedenken. Nicht ihrer Schwelle brauchst du dich zu nahen. Der Zufall hat's gefügt. Heute ist die Jagd in Fotheringhay. Dort kann die Stuart sich im Park ergehen. Du kommst ganz wie von ungefähr dahin. Es darf nicht als vorherbedacht erscheinen. Und wenn es dir zuwider, redest du sie gar nicht an. Nun habe ich's endlich recht gemacht, Milady. Verdiene ich einmal euren Dank. Wie, Ritter Paulet? Seid ihr's, der diese Gunst mir ausgewirkt? Ihr seid's? Warum sollte ich's nicht sein? Ich war am Hof, ich überbrachte euer Schreiben. Ihr übergabt es wirklich, tatet ihr's. Und diese Freiheit, die ich jetzt genieße, ist eine Frucht des Briefs. Und nicht die einzige. Macht euch auf eine größere noch gefasst. Auf eine größere, Sir? Was meint ihr damit? Ihr hörtet doch die Hörner. Ihr erschreckt mich. Die Königin jagt in dieser Gegend. Was? In wenig Augenblicken steht sie vor euch. Ist nun nicht recht. War's nicht eure Bitte? Sie wird euch früher gewährt, als ihr gedacht. Ihr wart sonst immer so geschwinder Zunge. Jetzt bringet eure Worte an. Jetzt ist der Augenblick zu reden. Ich habe drauf geharrt, jahrelang mich drauf vorbereitet. Alles habe ich mir gesagt und ins Gedächtnis eingeschrieben, wie ich sie rühren wollte und bewegen. Vergessen plötzlich. Ausgelöscht ist alles. Nichts lebt in mir in diesem Augenblick als mein leidenbrennendes Gefühl. Seht sie nur erst von Angesicht. Sprecht ehrerbietig, mit Gelassenheit. Ruft ihre Großmut an. Trotzt nicht jetzt nicht auf euer Recht. Jetzt so ist nicht die Stunde. Ich sah es ja, wie sie von eurem Brief erschüttert war. Die Königin kommt. Wie heißt der Landsitz? Fotheringhay Schloss. Schickt unser Jagdgefolg voraus nach London. Das Volk drängt allzu heftig in den Straßen. Wir suchen Schutz in diesem stillen Park. Mein gutes Volk liebt mich zu sehr. Unmäßig, abgöttisch sind die Zeichen seiner Freude. So ehrt man einen Gott, nicht einen Menschen. Oh Gott, aus diesen Zügen spricht kein Herz. Wer ist die Lady? Du bist zur Fotheringhay, Königin. Wer hat mir das getan? Lord Lester! Es ist geschehen, Königin. Und nun der Himmel deinen Schritt hierher gelenkt, so lass die Großmut und das Mitleid siegen. Wer war es denn, der eine tief gebeugte mir angekündigt? Eine stolze find ich, vom Unglück keineswegs geschmeidigt. Der Himmel hat für euch entschieden, Schwester. Gekrönt von Sieg ist euer königliches Haupt. Die Gottheit bet ich an, die euch erhöhte. Doch seid auch ihr nun edelmütig, Schwester. Was habt ihr mir zu sagen, Lady Stuart? Ihr habt mich sprechen wollen. Womit soll ich den Anfang machen? Kann ich doch für mich selbst nicht sprechen, ohne euch schwer zu verklagen. Und das will ich nicht. Ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ist. Denn ich bin eine Königin wie ihr, und ihr habt als Gefangene mich gehalten. Ich kam zu euch als eine Bittende, und ihr, des Gastrechts heilige Gesetze, der Völker heilig Recht in mir verhöhnend, schloss mich in Kerkermauern ein. Die Freunde, die Diener werden grausam mir entrissen. Unwürdige Mangel werde ich preisgegeben. Man stellt mich vor ein schimpfliches Gericht. Jetzt, Schwester, redet. Nennt mir meine Schuld. Ich will euch völliges Genügen leisten. Nichts Feindliches war zwischen uns geschehen. Da kündigte mir euer Oheim, der stolze, herrschwütige Priester, der die freche Hand nach allen Kronen streckt, die Feder an, betörte euch, mein Wappen anzunehmen, euch meinen Königstitel zuzueignen, auf Tod und Leben in den Kampf mit mir zu gehen. Wen rief er gegen mich nicht auf? Meinem Haupte war der Streich gedrohet und das eure Feld. Ich stehe in Gottes Hand. Ihr werdet euch so blutig eurer Macht nicht überheben. Wer soll mich hindern? Euer Oheim gab das Beispiel allen Königen der Welt, wie man mit seinen Feinden Frieden macht. Die Kirche trennet aller Pflichtenband. Den Treubruch heiligt sie, den Königsmord. Ich übe nur, was eure Priester lehren. Sagt, welches Pfand gewährte mir für euch, wenn ich großmütig eure Bande löste? Mit welchem Schloss verwahre ich eure Treue, das nicht St. Peters Schlüssel öffnen kann? Oh, das ist euer traurig finsterer Argwohn. Ihr habt mich stets als eine Feindin nur und Fremdlingin betrachtet. Hättet ihr zu eurer Erbin mich erklärt, wie mir gebührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe euch eine treue Freundin und Verwandte in mir erhalten. Euch zur Erbin erklären? Dass ihr bei meinem Leben noch mein Volk verführt, die edle Jugend meines Königsreichs in eurem Buhlernetze schlau verstricktet, dass alles sich der neu aufgehenden Sonne zuwendete und ich... Regiert in Frieden! Jedwedem Anspruch auf dies Reich entsag ich. Nicht Größe lockt mich mehr. Ihr habt's erreicht. Ich bin nur noch der Schatten der Maria. Jetzt macht ein Ende, Schwester. Sprecht es aus, das Wort, um dessen Willen ihr gekommen. Denn nimmer will ich glauben, dass ihr kamt, um euer Opfer grausam zu verhöhnen. Sprecht dieses Wort aus. Sagt mir, ihr seid frei, Maria. Meine Macht habt ihr gefühlt, jetzt lernet meinen Edelmut verehren. Bekennt ihr endlich euch für überwunden? Ist's aus mit euren Ränken? Ist kein Mörder mehr unterwegs? Will kein Abenteurer für euch die traurige Ritterschaft mehr wagen? Ja, es ist aus. Lady Maria, ihr verführt mir keinen mehr. Die Welt hat andere Sorgen. Es lüstet keinen, euer vierter Mann zu werden, denn ihr tötet eure Freier wie eure Männer. Das ist zu viel. Jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht. Bis jetzt war es nur die Larve. Ich habe menschlich, jugendlich gefehlt. Die Macht verführte mich. Ich habe es nicht verheimlicht und verborgen. Falschen Schein habe ich verschmäht mit königlichem Freimut. Das Ärgste weiß die Welt von mir. Und ich kann sagen, ich bin besser als mein Ruf. Weh euch! Wenn sie von euren Taten einst den Ehrenmantel zieht, womit ihr gleißend die wilde Glut verstohlener Lüste deckt. Nicht Ehrbarkeit habt ihr von eurer Mutter geerbt. Man weiß, um welcher Tugend willen Anna von Boleyn das Schafott bestiegen. Ist das die Mäßigung, die Unterwerfung, Lady Maria? Mäßigung? Ich habe ertragen, was ein Mensch ertragen kann. Leg auf die Zunge mir den giftigen Pfeil! Verzeih der Rasenden, der schwer Gereizten! Höre die Wütenden nicht an! Hinweg, hinweg! Der Thron von England ist durch einen Bastard entweiht! Der Briten edelherzig Volk durch eine listige Gauklerin betrogen! Regierte Recht! So leget ihr vor mir im Staube jetzt, denn ich bin euer König! Oh, was habt ihr getan? Sie geht in Wut. Jetzt ist es aus und alle Hoffnung schwindet. Sie geht in Wut? Sie trägt den Tod im Herzen. Oh, wie mir wohl ist, Hannah. Endlich, endlich, nach Jahren der Erniedrigung der Leiden, ein Augenblick der Rache, des Triumphs. Vor Lesters Augen habe ich sie erniedrigt. Er sah es. Er bezeugte meinen Sieg, wie ich sie niederschlug von ihrer Höhe. Er stand dabei. Mich stärkte seine Nähe. Ich hörte alles. Sir Mortimer, welch ein Erfolg. Du hast gesiegt. Du tratst sie in den Staub. Du warst die Königin, sie der Verbrecher. Ich bin entzückt von deinem Mut. Ich bete dich an. Wie eine Göttin, groß und herrlich, erscheinst du mir in diesem Augenblick. Ihr spracht mit Lester? Überbrachte die mein Schreiben, Mortimer? Oh, redet, redet. Stillt meine Ungeduld. Was sagte Lester? Hofft nichts von ihm, verachtet ihn, vergesst ihn. Was sagt er? Er euch retten und besitzen. Er wusste keinen Rat als dieses Treffen, das nichts entscheidet mit Elisabeth. Ich sprach mit ihm. Der Brief ist übergeben? Das Treffen war auf euren Brief die Antwort. Mehr wagt er nicht. Sein Herz schwört ewige Liebe, jedoch sein Mut ist schwach. Nichts mehr von ihm. Oh, dann ist es aus. Was kann er tun und was bedarf man sein? Ich will dich retten. Ich allein. Ach, was vermögt ihr? Täuscht euch nicht mehr, als ob es noch wie gestern mit euch stünde. So wie die Königin jetzt von euch ging, wie dies Gespräch sich wendete, ist alles verloren. Jeder Gnadenweg gesperrt. Frei müsst ihr sein, noch eh der Morgen tagt. Was sprecht ihr? Diese Nacht? Ich kann das Ärgste begehen und will's. Oh, schrecklich. Schrecklich! Ich will dich retten, kostet es 1000 Leben. Ich rette dich. Ich will es. Doch so wahr Gott lebt, ich schwör's. Ich will dich auch besitzen. Staatssekretär, sogleich muss der Befehl zur Hinrichtung verfasst und mit dem Siegel versehen werden. Wenn er ausgefertigt wird, wird der Königin zur Unterschrift gebracht. Geht. Keine Zeit ist zu verlieren. Es soll geschehen. Gefällt es euch, Lord Burley, bei Ihrer Majestät mich einzuführen, dass ich den Glückwunsch meines Herrn, Frankreichs König, zu Ihren Füßen schuldigst niederlege? Bemüht euch nicht, Graf Aubespine. Ich weiß, Lord Burley, was mir obliegt. Euch liegt ob, die Insel auf das Schleunigste zu räumen. Was? Wie ist das? Der heilige Charakter beschützt euch heute noch und morgen nicht mehr. Und was ist mein Verbrechen? Wenn ich es genannt, so ist es nicht mehr zu vergeben. Ich hoffe, Lord, das Recht der Abgesandten... Schützt Reichsverräter nicht. Milord von Burley, bedenkt ihr wohl... Ein Pass von eurer Hand geschrieben, fand sich in des Mörders Tasche. Natürlich. Viele Pässe teile ich aus. Ich kann der Menschen Inneres nicht erforschen. In eurem Hause beichtete der Mörder. Ich fordere Untersuchung. Fürchtet sie. In meinem Haupt ist mein Monarch verletzt. Zerreißen wird er das geschlossene Bündnis. Zerrissen hat es schon die Königin. England wird sich mit Frankreich nicht vermählen. Ich gehe. Ich verlasse dieses Land, wo man der Völker Recht mit Füßen tritt und mit Verträgen spielt. Doch mein Monarch wird blutge Rechenschaft. Erhole sie. So löst ihr selbst das Bündnis wieder auf, das ihr geschäftig unberufen knüpftet. Ihr habt um England wenig Dank verdient, Burley. Die Mühe konntet ihr sparen. Mein Zweck war gut, Lord Leicester. Gott wollt's anders. Wohl dem, der sich nichts Schlimmeres bewusst ist. Jetzt, Burley, ist eine gute Zeit für euch. Ein ungeheurer Frevel ist geschehen und noch umhüllt Geheimnis seine Täter. Jetzt wird ein Inquisitionsgericht eröffnet. Worte und Blicke werden abgewogen. Gedanken selber vor Gericht gestellt. Da seid ihr der allwichtige Mann. Der Atlas des Staats. Ganz England liegt auf euren Schultern. In euch, Milord, erkenne ich meinen Meister, den solchen Sieg als eure Rednerkunst erfocht, hat meine nie davongetragen. Was meint ihr damit, Lord? Ihr wart es doch, der hinter meinem Rücken die Königin nach Fotheringay Schloss zu locken wusste. Hinter eurem Rücken? Wann scheuten meine Taten eure Stirn? Die Königin hättet ihr nach Fotheringay geführt? Nicht doch. Die Königin war es, die so gefällig war, euch hinzuführen. Was wollt ihr damit sagen? Die edle Person, die ihr die Königin dort spielen ließt. Der herrliche Triumph, den ihr der arglos Vertrauenden bereitet. Gütige Fürstin, so schamlos frech verspottet man dich, so schonungslos warst du dahingegeben. Das also ist die Großmut und die Milde, die euch im Staatsrat plötzlich angewandelt. Darum ist dieses Tuat ein so schwacher, verachtenswerter Feind, dass es der Mühe nicht lohnt, mit ihrem Blut sich zu beflecken. Ein feiner Plan, fein zugespitzt, nur schade zu fein geschärft, dass die Spitze brach. Nichtswürdiger. Gleich folgt mir. An dem Throne der Königin sollt ihr mir Rede stehen. Dort trefft ihr mich. Und seht zu, Milord, dass euch dort die Beredsamkeit nicht fehle. Lord Leicester, seit erst sind wir ohne Zeugen. Sir Mortimer, hinweg! Was sucht ihr hier? Man ist auf unserer Spur, auf eurer auch. Nehmt euch in Acht. Hinweg, hinweg! Man weiß, dass bei dem Grafen Aubespine geheime Versammlung war. Was kümmert's mich? Dass sich der Mörder dabei befunden. Das ist eure Sache. Verwegener! Was unterfangt ihr euch in eurem Blut, den Frevel mich zu flechten? Verteidigt eure bösen Händel selbst! So hört mich doch nur an! Geht in die Hölle! Was hängt euch gleich an den bösen Geistern an meine Fersen? Fort! Ich kenne euch nicht! Ich habe nichts gemein mit Meuchelmörder. Ihr wollt nicht hören. Euch zu warnen komme ich. Auch eure Schritte sind verraten. Der Großschatzmeister war zu Fotheringhay, sogleich nachdem die Unglückstat geschehen war. Der Stuart-Zimmer wurden streng durchsucht. Da fand sich... Was? Ein angefangener Brief, den sie an euch schrieb. Die Unglückselige. Worin sie euch auffordert, Wort zu halten. Euch das Versprechen ihrer Hand erneuert, des Bildnisses gedenkt. Ich bin verloren. Ergreift den Augenblick, kommt ihm zuvor, errettet euch, errettet sie. Schwört euch heraus, ersinnt Entschuldigung und wendet das Ärgste ab. Ich selbst kann nichts mehr tun. Das will ich. Hey! Wache! Milord? Hier diesen Staatsverräter, nehmt in Verwahrung und bewacht ihn wohl. Die schändlichste Verschwörung ist entdeckt. Ich bringe selbst der Königin die Botschaft. mich hinzuführen, solchen Spott mit mir zu treiben, der Verräter, im Triumph vor seiner Buhlerin mich aufzuführen. Oh, so ward noch kein Weib betrogen, Burley. Ich kann es noch nicht fassen, wie es ihm durch welche Macht, durch welche Zauberkünste gelang, die Klugheit meiner Königin so sehr zu überraschen. Oh, ich sterbe vor Scham. Wie muss der meiner Schwäche spotten? Wem darf ich trauen, wenn er mich hinterging? Er, den ich groß gemacht vor allen Großen, der mir der Nächste stets am Herzen war. Und zu derselben Zeit verriet er dich an diese falsche Königin von Schottland. Oh, sie bezahle es mir mit ihrem Blut. Sagt, ist das Urteil abgefasst? Es liegt bereit, wie du befohlen. Sterben soll sie. Er soll sie fallen sehen und nach ihr fallen. Verstoßen habe ich ihm aus meinem Herzen. Fort ist die Liebe. Rache füllt es ganz. Ich will ihm nicht begegnen. Niemals. Niemals wieder. Habt ihr Befehl gegeben, dass man ihn zurückweist, wenn er kommt? So ist's befohlen. Den Unverschämten will ich sehen, der mir das Zimmer meiner Königin verbietet. Ihr seid sehr kühn, Milord, hier wieder die Erlaubnis einzutreten. Ihr seid sehr frech, Lord, hier das Wort zu nehmen. Erlaubnis? Was? Es ist an diesem Hofe niemand, durch dessen Mund Graf Leicester sich erlauben und verbieten lassen kann. Elisabeth, du liest ihm dein Ohr. Das Gleiche fordere ich. Zeigt ihm den Brief, Milord. Hier ist er. Das ist der Stuart-Hand. Lest und verstummt. Der Schein ist gegen mich. Doch darf ich hoffen, dass ich nicht nach dem Schein gerichtet werde. Könnt ihr es leugnen, dass ihr mit der Stuart in heimlichem Verständnis wart, ihr Bildnis empfingt, ihr zur Befreiung Hoffnung machtet? Leicht wäre mir's, wenn ich mich schuldig fühlte, das Zeugnis einer Feindin zu verwerfen. Doch frei ist mein Gewissen. Ich bekenne, dass sie die Wahrheit schreibt. Aus meinen Augen in den Tower, Verräter! Der bin ich nicht! Ich habe gefehlt, dass ich aus diesem Schritt dir ein Geheimnis machte. Doch redlich war die Absicht. Es geschah, die Feindin zu erforschen, zu verderben. Elende Ausflucht. Wie, Milord? Ihr glaubt... Ich habe ein gewagtes Spiel gespielt, ich weiß. Und nur Graf Leicester durfte sich an diesem Hofe solcher Tat erkühnen. Wie ich die Stuart hasse, weiß die Welt, der Rang, den ich bekleide, das Vertrauen, wodurch die Königin mich ehrt, muss jeden Zweifel in meine treue Meinung niederschlagen. Wohl darf der Mann, den deine Gunst vor allen auszeichnet, einen eigenen kühnen Weg einschlagen, seine Pflicht zu tun. Warum, wenn es eine gute Sache war, verschwiegt ihr? Milord, ihr pflegt zu schwatzen, ehe ihr handelt, und seid die Glocke eurer Taten. Das ist eure Weise, Lord. Alles wisst ihr. Eurem Scharfblick kann nichts entgehen, meint ihr, armer Prahler. Trotz eurer Spürkunst wäre Maria Stuart noch heute frei, wenn ich es nicht verhindert. Ihr hättet... Ich, Milord. Die Königin vertraute diesen Mortimer. Wo hattet ihr eure tausend Augen nicht zu sehen, dass dieser Mortimer euch hinterging? Dass er ein wütender Papist, ein Werkzeug der Gießen, ein Geschöpf der Stuart war, ein keck entschlossener Schwärmer, der gekommen ist, Stuart zu befreien, die Königin zu morden. Mortimer? Er war's, durch den Maria Unterhandlung mit mir pflog, den ich auf diesem Wege kennenlernte. Noch heute sollte sie aus ihrem Kerker gerissen werden. Diesen Augenblick entdeckte mir sein eigener Mund. Ich ließ ihn gefangen nehmen und in der Verzweiflung, sein Werk vereitelt sich entlarvt zu sehen, gab er sich selbst den Tod. Ich bin unerhört betrogen. Dieser Mord. jetzt geschah das? Jetzt, nachdem ich euch verlassen? Ich muss um meinetwillen sehr beklagen, dass es dies Ende mit ihm nahm. Sein Zeugnis, wenn er noch lebte, würde mich vollkommen gereinigt, aller Schuld entledigt haben. Er tötete sich, sagt ihr? Er sich selber? Graf. Graf! Dieser Mortimer starb euch sehr gelegen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaub euch und ich glaub euch nicht. Ich denke, ihr seid schuldig und ihr seid es nicht. Oh, die Verhasste, die mir all dies weh bereitet. Sie muss sterben. Jetzt stehe ich selbst für ihren Tod. Ja! Ich sehe nun und glaube, dass die Wohlfahrt der Königin blutige Opfer heischt. Drum trage ich darauf an, dass der Befehl zur Hinrichtung gleich ausgefertigt werde. Da es Milord so treu und ernstlich meint, so trage ich darauf an, dass die Vollstreckung des Richterspruchs ihm übertragen werde. Mir? Euch! Nicht besser könnt ihr den Verdacht, der jetzt noch auf euch lastet, widerlegen, als wenn ihr sie, die ihr geliebt zu haben, beschuldigt werdet, selbst enthaupten lasst. Milord rät gut. So sei's und dabei bleibt es. Ruf Davison, dass er das Urteil bringe. Hier ist das Urteil, wie ihr es befohlen. Oh Gott. Man will dich übereilen, Königin. Edler Shrewsbury, man zwingt mich. Wer kann dich zwingen? Du bist die Herrscherin. Hier gilt es, deine Majestät zu zeigen. Gebiete Schweigen jenen rohen Stimmen, die sich erdreisten, deinem Königswillen Zwang anzutun, dein Urteil zu regieren. Du selbst bist außer dir, bist schwer gereizt, du bist ein Mensch und jetzt kannst du nicht richten. Gerichtet ist schon längst. Hier ist kein Urteil zu fällen, zu vollziehen ist. Nur Aufschub fordere ich. Sammle dein Gemüt. Erwarte eine ruhigere Stunde. Erwarte, zögere, säume, bis das Reich in Flammen steht, bis es der Feindin endlich gelingt, den Mordstreich wirklich zu vollführen. Dreimal hat ihn ein Gott von dir entfernt. Heut hat er nahe dich berührt. Noch einmal ein Wunder hoffen, hieße Gott versuchen. Der Gott, der dich durch seine Wunderhand viermal erhielt, der heute dem schwachen Arm des Greisen Kraft gab, einem Wütenden zu überwältigen, er verdient Vertrauen. Ich will die Stimme der Gerechtigkeit jetzt nicht erheben. Jetzt ist nicht die Zeit. Du kannst in diesem Sturm sie nicht hören. Dies eine nur vernimm. Du zitterst jetzt vor dieser lebenden Maria. Nicht die Lebende hast du zu fürchten. Zittere vor der Toten, der Enthaupteten. Sie wird vom Grab erstehen, eine Zwietrachtsgöttin, ein Rachegeist in deinem Reich herumgehen und deines Volkes Herzen von dir wenden. Jetzt hasst der Brite die Gefürchtete. Er wird sie rächen, wenn sie nicht mehr ist. Schnell wirst du die Veränderung erfahren. Durchziehe London, wenn die blutige Tat geschehen. Zeige dich dem Volk, das sonst sich jubelnd um dich her ergoss. Du wirst ein anderes England sehen, ein anderes Volk. Denn dich umgibt nicht mehr die herrliche Gerechtigkeit, die alle Herzen je besiegte. Furcht, die schreckliche Begleitung der Tyrannei, wird schaudernd vor dir herziehen und jede Straße, wo du gehst, veröden. Du hast das Letzte. Äußerste getan. Welch Haupt steht fest, wenn dieses Heilige fiele? Ach, Shrewsbury, ihr habt mir heute das Leben gerettet, habt des Mörders Dolch von mir gewendet. Warum ließet ihr ihm nicht den Lauf? So wäre jeder Streit geendigt und alles zweifelsledig, rein von Schuld läg ich in meiner stillen Gruft. Fürwahr, ich bin des Lebens und des Herrschens müd. Gott ist mein Zeuge, dass ich nicht für mich, nur für das Beste meines Volks gelebt. Hofft es von dieser schmeichlerischen Stuart, der jüngeren Königin, glücklichere Tage, so steig ich gern von diesem Thron. Bin ich zur Herrscherin doch nicht gemacht. Der Herrscher muss hart sein können, und mein Herz ist weich. Nun, bei Gott. Wenn ich so ganz unkönigliche Worte aus meiner Königin Mund vernehmen muss, so wär's Verrat an meiner Pflicht, Verrat am Vaterlande, länger stillzuschweigen. Du sagst, du liebst dein Volk mehr als dich selbst. Das zeige jetzt. Erwähle nicht den Frieden für dich und überlass das Reich den Stürmen. Die Seelen aller deiner Untertanen, ich fordere sie von dir. Wie du jetzt handelst, sind sie gerettet oder sind verloren. Hier ist nicht Zeit zu weichlichem Erbarmen. Des Volkes Wohlfahrt ist die höchste Pflicht. Man überlasse mich mir selbst. Bei Menschen ist nicht Rat noch Trost in dieser großen Sache. Ich trage sie dem höheren Richter vor. Was der mich lehrt, das will ich tun. Entfernt euch, Milords. Ihr, Davison, bleibt in der Nähe. Oh, Sklaverei des Volksdiensts, schmähliche Knechtschaft. Wie bin ich's müde, diesem Götzen zu schmeicheln, dem mein Innerstes verachte. Wann soll ich frei auf diesem Throne stehen? Die Meinung muss ich ehren und das Lob der Menge buhlen. Einem Pöbel muss ich's recht machen, dem der Gaukler nur gefällt. Oh, der ist noch nicht König, der der Welt gefallen muss. Nur der ist's, der bei seinem Tun nach keines Menschen Beifall braucht zu fragen. Warum habe ich Gerechtigkeit geübt, Willkür gehasst mein Leben lang, dass ich für diese erste unvermeidliche Gewalttat selbst die Hände mir gefesselt. Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich. Umgeben rings von Feinden hält mich nur die Volksgunst auf dem angefochtenen Thron. Mich zu vernichten streben alle Mächte des festen Landes. Unversöhnlich schleudert der römische Papst den Bannfluch auf mein Haupt. Mit falschem Bruderkuss verrät mich Frankreich und offenen, wütenden Vertilgungskrieg bereitet mir der Spanier auf den Meeren. So stehe ich kämpfend gegen eine Welt, ein wehrlos Weib. Nein, diese Furcht soll endigen. Ihr Haupt soll fallen. Ich will Frieden haben. Sie ist die Furie meines Lebens. Mir ein Plagegeist vom Schicksal angeheftet. Wo ich mir eine Freude, eine Hoffnung gepflanzt, da liegt die Höllenschlange mir im Wege. Sie entreißt mir den Geliebten, den Bräutigam raubt sie mir. Maria Stuart heißt jedes Unglück, das mich niederschlägt. Ist sie aus den Lebendigen vertilgt, frei bin ich wie die Luft auf den Gebirgen. Mit welchem Hohn sie auf mich niedersah, als sollte mich ihr Blick zu Boden blitzen. Ohnmächtige, ich führe bessere Waffen. Sie treffen tödlich. Und du bist nicht mehr. Hier dieses Blatt. Nehmt es zurück, ich leg's in eure Hände, Davison. Königin, dein Name, du hast entschieden? Unterschreiben sollte ich, hab's getan. Ein Blatt Papier entscheidet noch nicht, ein Name tötet nicht. Dein Name, Königin, unter dieser Schrift entscheidet alles, tötet. Dies Blatt befiehlt den Kommissarien, dem Sheriff, nach Fotheringhay Schloss sich stehenden Fußes zur Königin von Schottland zu verfügen, den Tod ihr anzukündigen und schnell, sobald der Morgentag, ihn zu vollziehen. Ja, Sir. Gott legt ein wichtig, groß Geschick in eure schwachen Hände, fleht ihn an, dass er mit seiner Weisheit euch erleuchte. Ich gehe und überlasse euch eurer Pflicht. Nein, meine Königin, verlasst mich nicht. Du legst dies Blatt in meine Hand, dass ich zu schleuniger Vollziehung es befördere? Das werdet ihr nach eurer Klugheit... Nicht nach meiner. Das verhüte Gott. Gehorsam ist meine ganze Klugheit. Deinem Diener darf hier nichts zu entscheiden übrig bleiben. In klare Worte fasse deine Meinung. Was soll mit diesem Blutbefehl geschehen? Sein Name spricht es aus. So willst du, dass er gleich vollzogen werde? Das sag ich nicht und zittere es zu denken. Du willst, dass ich ihn länger noch bewahre? Auf eure Gefahr. Ihr haftet für die Folgen. Ich? Heiliger Gott. Sprich, Königin, was willst du? Ich will, dass dieser unglückseligen Sache nicht mehr gedacht soll werden, dass ich endlich will Ruhe davor haben und auf ewig. Es kostet dich ein einzig Wort. Sage, bestimme, was mit dieser Schrift soll werden. Ich hab's gesagt und quäl mich nun nicht weiter. Tut, was eures Amtes ist. Sie geht. Sie lässt mich ratlos zweifeln stehen mit diesem fürchterlichen Blatt. Was tue ich? Soll ich's bewahren? Soll ich's übergeben? Oh, gut, gut, dass ihr kommt, Lord Burley. Ihr seid's, der mich in dieses Staatsamt eingeführt. Befreiet mich davon. Ich übernahm es unkundig seiner Rechenschaft. Lasst mich zurückgehen in die Dunkelheit, wo ihr mich fandet. Ich gehöre nicht auf diesen Platz. Was ist euch, Sir? Fasst euch. Wo ist das Urteil? Die Königin ließ euch rufen. Sie verließ mich in heftigem Zorn. Oh, ratet mir, helft mir, reißt mich aus dieser Höllenangst des Zweifels. Hier ist das Urteil. Es ist unterschrieben. Ist es. Gebt. Gebt her. Ich darf nicht. Was? Sie hat mir ihren Willen noch nicht deutlich. Nicht deutlich. Sie hat unterschrieben. Gebt. Ich soll's vollziehen lassen, soll es nicht vollziehen lassen. Gott weiß ich, was ich soll. Gleich augenblicks sollt ihr es vollziehen lassen. Gebt her. Ihr seid verloren, wenn ihr säumt. Ich bin verloren, wenn ich's übereile. Ihr seid ein Tor. Her mit dem Urteil. Gebt. Melville, unser alter Haushofmeister. Hanna. Dies Haus braucht keines Meisters mehr. Oh Gott. Was habt ihr? Was musste ich erblicken? Kommt zu euch, sagt uns, was es ist. Als ich mit diesem Becher Wein die große Treppe heraufstieg, die zur unteren Halle führt, da tat die Tür sich auf. Ich sah hinein. Ich sah... Oh Gott. Was saht ihr? Fasset euch. Schwarz überzogen waren alle Wände. Ein groß Gerüst mit schwarzem Tuch beschlagen erhob sich von dem Boden. Mittendrauf ein schwarzer Block, ein Kissen und daneben ein blank geschliffenes Beil. Voll Menschen war der Saal, die um das Mordgerüst sich drängten und heiße Blutgier in dem Blick das Opfer erwartet. Fasst euch, sie kommt. Wie? Melville hier? Ihr seid zu eurer Königin Triumph, zu ihrem Tode nicht gekommen. Mir wird ein Glück zuteil, wie ich es nimmer gehofft. Dass mein Nachruhm doch nicht ganz in meiner Feindin Hände ist. Dass doch ein Freund mir, ein Bekenner meines Glaubens als Zeuge dasteht in der Todesstunde. Sagt, edler Ritter, wie erging es euch in diesem feindlichen, unholden Lande, seitdem man euch von meiner Seite riss? Die Sorge um euch hat oft mein Herz bekümmert. Mich drückte sonst kein Mangel als der Schmerz um dich und meine Ohnmacht, dir zu dienen. Melville, die letzten Wünsche für die meinen lege ich in eure treue Brust. Sie alle stehen in meinem Testament. Sie werden die Geschenke meiner Liebe, wie arm sie sind, darum gering nicht achten. Euch habe ich meinem königlichen Bruder von Frankreich anempfohlen. Er wird Sorgen für euch, ein neues Vaterland euch geben. Gelobet mir, dies unglückselige Land alsbald, wenn ich dahin bin, zu verlassen. Ich schwöre dir's. Was ich noch besaß, worüber mir vergönnt ist, freizuschalten, das habe ich unter euch verteilt. Man wird, ich hoffe, es meinen letzten Willen ehren. Jetzt, Hanna. Meine treue Hanna, nimm dieses Tuch. Ich hab's mit eigener Hand für dich gestickt. Mit diesem Tuch wirst du die Augen mir verbinden, wenn es soweit ist. Diesen letzten Dienst wünsche ich von meiner Hanna zu empfangen. Leb wohl. Oh, Melville. Ich ertrage es nicht. Ich habe alles Zeitliche berichtigt und hoffe, keines Menschen Schuldnerin aus dieser Welt zu scheiden. Eins nur ist's, Melville. was der beklemmten Seele noch verwehrt, sich frei und freudig zu erheben? Entdecke mir's, erleichtere deine Brust, dem treuen Freund vertraue deine Sorgen. Ich stehe am Rande der Ewigkeit. Bald soll ich treten vor den höchsten Richter. Und noch habe ich den Heiligen nicht versöhnt. Versagt ist mir der Priester meiner Kirche. Beruhige dein Herz. Dem Himmel gilt der feurig fromme Wunsch statt des Vollbringens. Ach, Melville, nicht allein genug ist sich das Herz. Ein irdisch Pfand bedarf der Glaube, das hohe Himmlische sich zuzueignen. Ich bin ausgeschlossen. Nicht zu mir in meinen Kerker dringt der Himmelssegen. Er dringt zu dir. Er ist dir nah. Vertraue dem Allvermögenden. Der dürre Stab kann Zweige treiben in des Glaubens Hand, kann dir im Kerker den Altar bereiten. Melville, verstehe ich euch? Ja, ich verstehe euch. Hier ist kein Priester, keine Kirche, kein Hochwürdiges. Doch der Erlöser spricht, wo zwei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich gegenwärtig unter ihnen. Euch will ich meine letzte Beichte tun, und euer Mund soll mir das Heil verkünden. Wenn dich das Herz so mächtig dazu treibt, so wisse, Königin, dass dir zum Troste Gott auch ein Wunder wohl verrichten kann. Ich bin ein Priester. Deine letzte Beichte zu hören, dir auf deinem Todesweg den Frieden zu verkünden, habe ich die 7 Weihen auf meinem Haupt empfangen. Und diese Hostie überbringe ich dir vom Heiligen Vater, die er selbst geweiht. So überrascht mich hier der Himmelsbote, da jeder irdische Retter mich getäuscht. Und ihr, mein Diener einst, seid jetzt der Diener des höchsten Gottes und sein heiliger Mund. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes, Maria, Königin, hast du dein Herz erforscht? Schwörst du und gelobest du, Wahrheit zu beichten vor dem Gott der Wahrheit? Mein Herz liegt offen da vor dir und ihm. Sprich, welcher Sünde zeiht dich dein Gewissen, seitdem du Gott zum letzten Mal versöhnt? Von neidischem Hasse war mein Herz erfüllt, und Rachgedanken tobten in dem Busen. Vergebung hoffte ich Sünderin von Gott und konnte nicht der Gegnerin vergeben. Bereuest du die Schuld? Und ist sein ernster Entschluss, versöhnt aus dieser Welt zu scheiden? So wahr ich hoffe, dass mir Gott vergebe. Welch andere Sünde klagt dein Herz dich an? Ach, nicht durch Hass allein. Durch sündge Liebe noch mehr habe ich das höchste Gut beleidigt. Das eitle Herz ward zu dem Mann gezogen, der treulos mich verlassen und betrogen. Bereust du die Schuld? Und hat dein Herz vom eitlen Abgott sich zu Gott gewendet? Zerrissen ist das letzte irdische Band. Welch anderer Schuld verklagt dich dein Gewissen? Ach, eine frühe Blutschuld, längst gebeichtet. Sie kehrt zurück mit neuer Schreckenskraft. Den König, meinen Gatten ließ ich morden und dem Verführer schenkte ich Herz und Hand. Verklagt das Herz dich keine anderen Sünde, die du noch nicht gebeichtet und gebüßt? Jetzt weißt du alles, was mein Herz belastet. Wie? Deinem Gott verhehlst du das Verbrechen, um dessen Willen dich die Menschen strafen? Du sagst mir nichts von deinem blutigen Anteil an Babingtons und Perrys Hochverrat? Ich wiederhole es, meine Beichte ist vollendet. Erwäge es wohl. Das Herz ist ein Betrüger. Du hast vielleicht mit listigem Doppelsinn das Wort vermieden, das dich schuldig macht, obgleich der Wille das Verbrechen teilte. Ich habe alle Fürsten aufgeboten, mich aus unwürdigen Banden zu befreien. Doch nie habe ich durch Vorsatz oder Tat das Leben meiner Feindin angetastet. So hätten deine Schreiber falsch gezeugt? Wie ich gesagt, so ist's. Was jene zeugten, das richte Gott. Nimm hin den Leib. Er ist für dich geopfert. Nimm hin das Blut. Es ist für dich vergossen. Nimm hin. Der Papst erzeigt dir diese Gunst. Dir bleibt ein harter Kampf noch zu bestehen. Fühlst du dich stark genug, um jede Regung der Bitterkeit, des Hasses zu besiegen? Ich fürchte keinen Rückfall. Meinen Hass und meine Liebe habe ich Gott geopfert. Nun, so bereite dich, die Lords von Leicester und Burley zu empfangen. Sie sind da. Ich komme, Lady Stuart, eure letzten Befehle zu empfangen. Dank, Lord Burley. Es ist der Wille meiner Königin, dass euch nichts Billiges verweigert werde. Mein Testament nennt meine letzten Wünsche. Ich hab's in Ritter Paulets Hand gelegt und bitte, dass es treu vollzogen werde. Verlasst euch drauf. Ich bitte, meine Diener ungekränkt nach Schottland zu entlassen oder Frankreich, wohin sie selber wünschen und begehren. Es sei, wie ihr es wünscht. Und weil mein Leichnam nicht in geweihter Erde ruhen soll, so dulde man, dass dieser treue Diener mein Herz nach Frankreich bringe zu den meinen. Ach, es war immer dort. Es soll geschehen. Habt ihr noch sonst? Der Königin von England bringt meinen schwesterlichen Gruß. Sagt ihr, dass ich ihr meinen Tod von ganzem Herzen vergebe, meine Heftigkeit von gestern ihr reuevoll abbitte. Gott erhalte sie und schenke eine glückliche Regierung. Sprecht, habt ihr noch nicht besseren Rat gewählt? Verschmäht ihr noch den Beistand des Dechanten? Ich bin mit meinem Gott versöhnt. Sir Paulet, ich hab euch schuldlos vieles Weh bereitet, des Alters Stütze euch geraubt. O, lasst mich hoffen, dass ihr meiner nicht mit Hass gedenket. Gott sei mit euch. Geht hin in Frieden. Ihr haltet Wort, Graf Leicester. Ihr verspracht mir, an eurem Arm aus diesem Kerker mich zu führen. Und ihr leihet ihn mir jetzt. Ja, Leicester. Und nicht bloß die Freiheit wollte ich eurer Hand verdanken. An eurer Hand, beglückt durch eure Liebe, wollte ich des neuen Lebens mich erfreuen. Jetzt, da ich auf dem Weg bin, von der Welt zu scheiden, jetzt, Leicester, darf ich ohne Scham erröten, euch die besiegte Schwachheit eingestehen. Lebt wohl. Und wenn ihr könnt, so lebt beglückt. Lebt wohl. Jetzt habe ich nichts mehr auf der Erde. Ich lebe noch. Ich trage es noch zu leben. Stürzt dieses Dach nicht sein Gewicht auf mich? Tut sich kein Schlund auf, das Elendste der Wesen zu verschlingen? Was habe ich verloren? Welch Glück der Himmel habe ich weggeschleudert? Sie geht dahin, ein schon verklärter Geist. Und mir bleibt die Verzweiflung der Verdammten. Ich kann nicht. Kann das Schreckliche nicht schauen? Kann sie nicht sterben sehen? Was war das? Sie sind schon unten. Unter meinen Füßen bereitet sich das fürchterliche Werk. Ich höre Stimmen. Fort! Hinweg! Hinweg aus diesem Haus des Schreckens und des Todes. Wie fesselt mich ein Gott an diesen Boden? Muss ich anhören, was mir anzuschauen graut? Die Stimme des Dechanten. Er ermahnet sie. Sie unterbricht ihn. Laut betet sie. Mit fester Stimme. Es wird still. Ganz still. Nur Schluchzen höre ich und die Weiber weinen. Sie wird entkleidet. Der Schemel wird gerückt. Sie kniet aufs Kissen, legt das Haupt. Noch niemand hier, noch keine Botschaft. Will es nicht Abend werden, steht die Sonne fest in ihrem himmlischen Lauf. Ich soll noch länger auf dieser Folter der Erwartung liegen. Ist es geschehen, ist es nicht. Mir graut vor beidem. Und ich wage nicht zu fragen. Graf Lester zeigt sich nicht, auch Burley nicht, wie ich ernannt, das Urteil zu vollstrecken. Wo sind die Lords? Milord von Lester und der Großschatzmeister. Wo sind sie? Sie sind nicht in London. Nicht? Wo sind sie denn? Das wusste niemand mir zu sagen. Vor Tagesanbruch hätten beide Lords eilfertig und geheimnisvoll die Stadt verlassen. Ich bin Königin von England. Geh, rufe mir. Nein, bleibe. Sie ist tot. Jetzt endlich habe ich Raum auf dieser Erde. Das Grab deckt meine Furcht. Und wer darf sagen, ich hab's getan? Es soll an Tränen mir nicht fehlen, die Gefallene zu beweinen. Stehst du noch hier? Mein Schreiber Davison soll augenblicklich sich hierher verfügen. Schickt nach dem Grafen Shrewsbury. Da ist er selbst. Willkommen, edler Lord. Was bringt ihr? Nichts Kleines kann es sein, was euren Schritt so spät hierher führt. Große Königin, mein sorgenvolles Herz um deinen Ruhm bekümmert, trieb mich heute nach dem Tower, wo Curl und Now die Schreiber der Maria gefangen sitzen. Denn noch einmal wollte ich die Wahrheit ihres Zeugnisses erproben. Gott, welcher Anblick zeigte sich mir da. Das Haar verwildert mit des Wahnsinns Blicken wie ein von Furien gequälter lag der Schotte Curl auf seinem Lager. Kaum erkennt mich der Unglückliche, so stürzt er zu meinen Füßen. Schreiend, meine Knie umklammernd, mit Verzweiflung wie ein Wurm vor mir gekrümmt, fleht er mich an, beschwört mich, ihm seiner Königin Schicksal zu verkünden. Denn ein Gerücht, dass sie zum Tod verurteilt sei, war in des Towers Klüfte eingedrungen. Als ich ihm das bejaht, nach der Wahrheit hinzugefügt, dass es sein Zeugnis sei, wodurch sie sterbe, sprang er wütend auf, mit grimmigen Fäusten sich die Brust zerfleischend. Er habe falsch gezeugt. Die Unglücksbriefe an Babington, die er als echt beschworen, sie seien falsch. Er habe andere Worte geschrieben, als die Königin diktiert. Der Bösewicht Now habe ihn dazu verleitet. Ihr sagt es selbst, dass er von Sinnen war. Die Worte eines rasenden Verrückten beweisen nichts. Doch dieser Wahnsinn selbst beweiset desto mehr. O Königin, lass dich beschwören, übereile nichts. Befiehl, dass man von Neuem untersuche. Ich will es tun, weil ihr es wünschet, Graf. Nicht, weil ich glauben kann, dass meine Peers in dieser Sache übereilt gerichtet. Euch zur Beruhigung erneuere man die Untersuchung. Gut, dass es noch Zeit ist. An unserer königlichen Ehre soll auch nicht der Schatten eines Zweifels haften. Sir Davison, das Urteil, das ich in eurer Hand gelegt, wo ist's? Das Urteil? Das ich gestern euch in Verwahrung gab. Mir in Verwahrung? Nun, gebt her. Gebt, werter Sir, die Sachen liegen anders. Die Untersuchung muss erneuert werden. Erneuert? Ewige Barmherzigkeit. Bedenkt euch nicht so lang. Wo ist die Schrift? Ich bin gestürzt. Ich bin ein Mann des Todes. Ich will nicht hoffen, Sir. Ich bin verloren. Ich hab sie nicht mehr. Wie? Was? Gott im Himmel. Sie ist in Burleys Händen schon seit gestern. Unglücklicher. So habt ihr mir gehorcht. Befahl ich euch nicht streng, sie zu verwahren? Das hast du nicht befohlen, Königin. Willst du mich lügen strafen, Elender? Wann hieß ich dir die Schrift an Burley geben? Nicht in bestimmten klaren Worten, aber... Du wagst es, meine Worte zu deuten? Deinen eigenen blutigen Sinn hineinzulegen? Weh dir, wenn Unglück aus dieser eigenmächtigen Tat erfolgt. Mit deinem Leben sollst du mir's bezahlen. Graf Shrewsbury, ihr seht, wie mein Name gemissbraucht wird. Ich sehe, oh mein Gott. Was sagt ihr? wenn der Squire sich dieser Tat vermessen hat auf eigene Gefahr und ohne deine Wissenschaft gehandelt, so muss er von dem Richterstuhl der Peers gefordert werden, weil er deinen Namen dem Abscheu aller Zeiten preisgegeben. Lang lebe meine königliche Frau und mögen alle Feinde dieser Insel wie dieses Stuart enden. Redet, Lord Burley. Habt ihr den tödlichen Befehl von mir empfangen? Nein, Gebieterin. Ich empfing ihn von Davison. Hat Davison ihn euch in meinem Namen übergeben? Nein, das hat er nicht. Und ihr vollstrecktet ihn, rasch, ohne meinen Willen erst zu wissen. Das Urteil war gerecht, die Welt kann uns nicht tadeln, aber euch gebührte nicht der Milde unseres Herzens vorzugreifen. Drum seid verbannt von unserem Angesicht. Ein streng Gericht erwartet euch, Sir Davison, der seine Vollmacht frevelnd überschritten, ein heilig anvertrautes Pfand veruntreut. Man führt ihn nach dem Tower, es ist mein Wille, dass man auf Leib und Leben ihn verklage. Mein edler Talbot, euch allein habe ich gerecht gefunden unter meinen Räten. Ihr sollt fortan mein Führer sein, mein Freund. Verbanne deine treuesten Freunde nicht. Wirf sie nicht ins Gefängnis, die für dich gehandelt haben, die jetzt für dich schweigen. Mir aber, große Königin, erlaube, dass ich das Siegel, dass du mir 12 Jahre vertraut, zurück in deine Hände gebe. Nein, Shrewsbury, ihr werdet mich jetzt nicht verlassen. Jetzt! Verzeiht, ich bin zu alt. Und diese Hand, sie ist zu starr, um deine neuen Taten zu versiegeln. Verlassen wollte mich der Mann, der mir das Leben rettet. Ich habe wenig getan. Ich habe deinen edleren Teil nicht retten können. Lebe, herrsche, glücklich. Die Gegnerin ist tot. Du hast von nun an nichts mehr zu fürchten. Brauchst nichts mehr zu achten. Graf Lester, komme her. Der Lord lässt sich entschuldigen. Er ist zu Schiff nach Frankreich.